hat Jesus Christus als Gott oder als Mensch gelitten? Jesus Christus hat nur als Mensch gelitten, denn als Gott konnte er weder leiden noch sterben. Polykirche sagt, der Fest der sieben Schmerzen Mariens, Gott in dessen Leiden, so weiter. Ja. Dios in cuis passione, das Schwert der Schmerzen, die Seele der allerseligsten Jungfrau durchbohrt hat und so weiter. Es stimmt natürlich vollständig, denn Jesus Christus, seine Person, ist eben die göttliche Person. Nur in seiner göttlichen Person kann er nicht leiden. Gott kann nicht leiden und auch nicht sterben. Aber Jesus Christus, der die göttliche Person des Wortes Gottes ist, hat in seiner menschlichen Natur gelitten. Ja. Nicht in seiner göttlichen Natur.